schwer. Der Regen tropft beständig aufs Gelbe, es kein Morgen mehr. Ich wäre wirklich gern geblieben, doch es war die falsche Zeit. Und wird der Nähe schon übertrieben, denn der Weg ist furchtbar weit. Denn der Weg ist furchtbar. Es scheint, als würde diese Nacht niemals zu Ende gehen. Ich hab zu viel an dich gedacht, doch das war nur ein Versehen. Ich kann denken, was ich will, und muss ja noch akzeptieren. Um mich herum wird es ganz still, es wird auch gar nichts mehr passieren. Und so geh ich immer weiter, ist alles hinter mir zurück. Und auch wenn ich genügend Zeit für die geringste Spur von Glück. Und so geh ich immer weiter, jeden Schritt, den ich jetzt geh. Und es plötzlich immer leichter, tut schon gar nicht mehr so weh. Und tut schon gar nicht mehr so weh. Und tut schon gar nicht mehr so weh. Schon gar nicht mehr so viel. Und du schon gar nicht mehr so viel.